Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Der Autor und Regisseur René Polesch hat um das Jahr 2000 die Figur Heidi Ho erfunden und ihr unter anderem drei Hörspiele gewidmet. Darin behandelt er die Frage nach der Vermischung von Arbeit und Privatsphäre. Die Taz urteilte damals, vielleicht ist René Polesch der letzte Antikapitalist des Theaters. Vielleicht ist er aber auch der erste, der glaubhaft die Leidenszustände der Angestellten des postmodernen Technologiezeitalters zeigt. Hier gelingt künstlerische Globalisierungskritik. Es wird nun laut und wir hören Verzweiflung, aber es wird auch komisch. Viel Spaß bei Heidi Ho arbeitet hier nicht mehr. Heidi Ho arbeitet hier nicht mehr. Sie arbeitet nicht mehr zu Hause. Das Zuhause ist ja ein freundlicher Ort. Und da mache ich auch nichts mehr. Was ist das hier? Schreiwettbewerb. Toyota Showroom. Autokino. Da gibt es einen Schreiwettbewerb und den schreit sie zusammen. Öffentliche Plätze. Schrei einen Wettbewerb zusammen, Heidi Ho. Ah! Dein Zuhause war organisiert wie ein Betrieb. Und ich dachte immer, ich wohne hier gar nicht. Ich campe hier und jetzt campe ich eben draußen. Jetzt campe ich eben draußen und nicht mehr zu Hause. Die Häuser und irgendwo da draußen ihre Bewohner. Nein, ich will hier nicht mehr arbeiten. Das Zuhause ist kein freundlicher Ort und da will ich auch nicht mehr arbeiten. Ich mache lieber irgendwo anders was. Das Zuhause ist kein freundlicher Ort und da mache ich auch nichts mehr. Niemand macht mehr was zu Hause. Zu Hause ist Frauenarbeit. Und die mache ich nicht mehr. Die mache ich nicht mehr. Scheiß Hausarbeit. Scheiß Dillarbeit. Fuck the housework. Heidi Ho arbeitet hier nicht mehr. Sie arbeitet nicht mehr zu Hause. Sie ist hier auch nicht zu Hause. Sie arbeitet irgendwo anders. So, wo denn? Halt's Maul. Sie arbeitet was weiß ich wo, was weiß ich wie. Sie ist von der Telearbeit-Guerilla. Sie ist obdachlos. Prekäre Wohnverhältnisse. Sie führt ein Partisanenleben. E-Commerce. Prekäre Partisanenverhältnisse. Ja, das macht sie. Ja, gut, macht das. Sie kann überall arbeiten. Sie ist von der Telearbeit-Guerilla. Sie hat dieses Notebook und kann sich überall einstecken. Steck dich überall ein. Dann arbeitet sie überall und ist nirgendwo zu Hause. Ja, das ist sie. Sie versucht, sich irgendwie durchzuschlagen, aber sie will sich nicht allzu tief in Verhältnisse hineinbegeben, die sie ablehnt. Oder einzustöpseln oder sowas, die sie ablehnt. Stöpsel dich nicht allzu tief in Verhältnisse ein, die du ablehnst. Ja gut, dann nicht! Stöpsel dich nicht allzu tief in das Netz, das du ablehnst. Aber das ist schwer zu organisieren. Und dieses Leben ist mit ziemlich viel Aufwand verbunden. Scheiß Leben sind mit Aufwand verbunden! Du schläfst nicht und du kannst nicht schlafen und du träumst nicht und du bist kein Mensch mehr. Du schläfst nicht und du nimmst nur Sachen ein und du schläfst nicht und du bist in prekären Arbeitsverhältnissen. Du schläfst nicht und du bist eine Nutte in diesem Haus und diese Arbeit frisst dich auf. Du schläfst nicht und du arbeitest nur und du bist eine Hure in diesem Nachtclub. Und irgendwie kann das ja gut sein, aber nicht jetzt. Ich will schlafen. Ich will endlich einschlafen. Ich will mal wieder ein Auge zumachen. Nur eins, bitte. Ja gut, das ist eine feine Arbeit und ich bin motiviert. Ich bin ziemlich motiviert. Arbeit im Dienste eines Unternehmens ist das bevorzugte soziale Verhältnis. Aber ich muss auch mal schlafen. Ich bin auch nur ein Wolf. Und Wölfe müssen schlafen. Ich bin auch nur ein Wolf. Du schläfst nicht und du träumst nicht und du bist kein Mensch mehr. Natürlich ist die Sehnsucht größer nach einem wertvollen Arbeitsverhältnis als nach irgendeinem sozialen Verhältnis. Aber das will ich ja auch gar nicht. Das brauche ich ja auch gar nicht. Heidi Ho arbeitet hier nicht mehr. Sie arbeitet nicht mehr zu Hause. Aber du könntest Verhältnisse herstellen, zu Hause oder an deinem Arbeitsplatz, die dein Leben... Nicht zu dieser Wahnvorstellung werden lassen, es gäbe irgendwo anders ein lebenswerteres Leben. Das gibt es nämlich nicht! Ja gut, aber vielleicht gibt es das irgendwo anders, ein lebenswerteres Leben. Vielleicht gibt es das! Heidi Ho arbeitet als Mietwagenhostess und hat diese elektrische Tätowierung, die mit dem Zentralcomputer verbunden ist. Und dann ist sie umgeben von Mietwagen und all dem Zeug. Sie ist eine vollautomatisierte Kundendienstlerin. Verdammte Scheiße! Und scannt Seriennummern von Mietwagen und tippt Meilen und Benzinstand in ihren Körpercomputer ein. Wir brauchen Technologie für unseren Alltag. Und Alltag ist Zuwachsbranche. Wir brauchen Technologie für unterwegs, für unseren Alltag. Nein, ganz sicher nicht. Ich brauche keine Technologie! Aber als Kundendienstlerin brauchst du Technologie für deinen Nebenjob. Bald werden die Wagen hoffentlich intelligentere Bordcomputer haben, in die wir uns direkt einstopseln können. Verdammte Scheiße! Nein, niemals! Nebenjobs brauchen Alltagstechnologie. Ausbeuterjobs brauchen neue Technologie. Und dann hast du all diese Sachen an dir rumhängen. Körpercomputer. Und die machen einen Job, während du sie mit dir herumträgst. Weil du das irgendwie kannst. Computer mit dir rumtragen. Computer erledigen Jobs. Und du trägst sie herum. Jobs brauchen Körpercomputer. Ich stehe zwischen Mietwagen rum und bin an diverse Bordcomputer angeschlossen. Und das ist das jetzt? Das ist mein Job! Ja, das ist er. Sei an Mietwagen angeschlossen. Dieses Cyborg-Mädchen aus Ungarn arbeitet am internationalen Flughafen von Los Angeles. Toyota Showroom, Avis Parkplatz. Eigentlich bin ich zum Surfen nach L.A. gekommen. Der Teilzeitjob als Mietwagenhostess finanziert nur meinen sonnigen Lebensstil. Sie ist eine Mietwagenhostess mit einem Computer, den sie um die Taille trägt. Ja. Körpercomputer. Ja, und? Und sie fährt auf diesen Rollen herum. Und bedient Leute, denen Daddy das Auto weggenommen hat. Das hier war eigentlich also eine Art Nebenjob gedacht, mit dem ich mir meinen sonnigen Lebensstil finanziere. Aber ich habe überhaupt keinen sonnigen Lebensstil mehr. Ich komme auch gar nicht mehr an die Sonne. Ja gut, ich bin schon an der Sonne auf diesem Parkplatz, aber ich bin nicht an der Sonne! Ich habe nur noch die Arbeit und zum Surfen komme ich auch nicht mehr. Ich bin eigentlich nur wegen den Wellen nach L.A. gekommen. Komm wegen den Wellen nach L.A. und nicht wegen Nebenjobs. Eigentlich wollte ich Wellen reiten und jetzt arbeite ich auf diesem Mietwagengelände. Da gibt es einen Unterschied. Das ist mir auch klar, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Wellenreiten und diesem scheiß Mietwagen. Das ist mir auch klar. Oh Gott, das war mir irgendwie nicht klar. Ich wollte, dass das alles irgendwie mein Leben ist. Arbeiten und Wellenreiten, aber das ist es irgendwie nicht. Dieser Körpercomputer macht eine Festplatte aus deinem Gehirn und du rollst als Datenträger über dieses Avis Mietwagengelände und siehst dir diesen Autokinofilm an in deinem Hirn. Das hier ist kein Autokino, das ist Avis. Tote Leute im Autokino. Leute, die weg wollen im Autokino. Das nenne ich statisches in der Gegenwart herumfahren, dieses Autokino. Zeige Autos, scanne Mietwagen. Diese Körpercomputer machen aus jedem einen Experten für alles. Diese Körpercomputer machen aus jedem einen Experten für alles. Diese Körpercomputer machen aus jedem einen Experten für alles. Das nenne ich statisches in der Gegenwart leben. Ich stehe in der Gegenwart herum und kann nichts machen. Ja gut, mach das. Ich stehe zwischen Mietwagen herum. Ich halte es nicht aus mit einem Körpercomputer und ich kann nichts machen. Körpercomputer können nichts machen und da bist du dann. Irgendwo in der Gegenwart. Während Typen Geschichte schreiben, stehst du irgendwo in der scheiß Gegenwart herum. Da sind Dinge, die denken und die sind an mir. Displays, die durch meine Haut leuchten. Da sind Dinge, die durch meine Haut leuchten und ich bin irgendwie das. Du bist Dinge, die durch deine Haut leuchten. Du bist Disco. Ich bin Disco. Da sind alle diese Autos und ich stehe da mit einem Körpercomputer und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ja, gut, mach das. Du campst am Strand von L.A. oder Miami Beach und du hast diesen Nebenjob auf deinem Mietwagengelände. Aber du kommst nicht mehr zum Wellenreiten. Ja, so sieht's aus. Du wohnst, wo du surfen wolltest und du rollerbladest an deinem Arbeitsplatz. Und du nimmst Prekärtechnologie in Tablettenform ein gegen Arbeitsverhältnisse. Speedjobs. Ja, so sieht's aus. Konzerne nehmen Speed. Konzerne geben Speedjobs. Dieser Konzern gibt mir Speedjobs und das ist, was ich brauche! In the midnight moonlight I'll be walking along a lonely mile. And every time I do, I keep seeing this picture of you. Here comes my baby, here she comes now. And then comes as no surprise to me with another guy. Here comes my baby. Du hast eine Bürosuite in diesem Hotel und da arbeitest du dann. Bürosuite-Hotel? Ja, genau. Und da tippst du all diese E-Mails. Beat-Suite. Und dieses Hotel ist in Wirklichkeit ein Bürohochhaus und alle arbeiten in diesem Betrieb und tippen in ihre Computer. Beat-Suite. Hotel California. Und da sind auch nie Rockgruppen und Beatniks, die Zimmer zerlegen mit Kettensägen und sowas. In diesem Hotel wohnen nur Kundendienstlerinnen, die tippen. Beat-Suite, Rockkonzert. Und da gibt es ein Hotel für Sekretärinnen und ein Hotel für Rockgruppen, aber die begegnen sich nie. Und da verirrt sich auch nie eine Mädchenband in das Hotel für die Rockgruppen. Das passiert einfach nicht. Das passiert einfach nicht! nicht. Und da gibt es Hotels für Telearbeiter, die irgendwo unterkommen müssen. Guerilla-Hotels. Und da gibt es Hotels für Schönheitschirurgen und die operieren in der Hotelbar oder im Hotelfitnessraum. Und Hotels für Pizzakuriere, die auch irgendwo unterkommen müssen. Und Hotels für Friseurinnen, die auch immer unterwegs sind. Und Hotels für Callboys, die aber dort nie wohnen, weil sie mit Speed unterwegs sind. Und dann gibt es Hotels für jeden Beruf. Irgendwo müssen die Leute ja unterkommen. Leute vom Dienstleistungsservice sind immer unterwegs. Und da gibt es ein Hotel für Cowboys und sie treiben Rinderherden durch die Hotelhalle. Und da gibt es für alles Hotels für das Leben. Da gibt es für alles Hotels! Und du checkst ein und da gibt es Hotels für dein scheiß Leben. Dein Leben hat irgendwo ein Hotel und da ist es dann. Wir sind in diesem Hotel oder Beat Suite. Hightech Hotel. Und da gibt es Zimmer, in denen Gensequenzen entschlüsselt werden und die Leute schlafen auch da. Gentechnik ist Frauenarbeit. Frauen sitzen an Computern und entschlüsseln Gensequenzen. Nein, nicht wirklich, verdammte Scheiße! Ich entschlüssel Gensequenzen, aber ich räume einfach niemandem mehr die Scheiße hinterher! Das machen dort Zimmermädchen. Du arbeitest an diesem Computer in den hochtechnologischen Bereichen in einem Laborhotel. Und überall gibt es da diese Labors und alle entschlüsseln Gensequenzen. Und die Zimmermädchen versuchen, die Zimmernummern zu entschlüsseln und ihre verdammte Arbeit zu erledigen. Während diese Leute in hochtechnologischen Bereichen an ihren Computern sitzen und Geschichte schreiben. Menschen im Hotel, die Schafe klonen. Ich wohne in diesem Bürosuite-Hotel, wenn ich unterwegs bin und Zimmermädchen stellen Chefsessel an mich ran. Halt's Maul! Was ich wirklich genieße, ist der logische und wissenschaftliche Charakter meiner Arbeit. Eine Arbeit, die eigentlich männlich kodiert ist. Deshalb werde ich oft in diesem Hotel mit einem Zimmermädchen verwechselt und versuche, unattraktive Tätigkeiten und sowas für jedermann sichtbar vom Personal erledigen zu lassen. Scheiß Rassistin! Meine Arbeit gibt mir irgendwie das Gefühl, in etwas gut zu sein. Ja gut, mach das. Du kannst in allem nicht gut sein, in allem nur nicht in deiner Arbeit. Und da versage ich lieber in allem anderen. Aber irgendwie fühle ich mich isoliert von den Ungewissheiten und den möglichen emotionalen Anforderungen in meinem Leben! Halt's Maul! Ich bin isoliert von allem! Ich fühle mich überfordert von der Liebe, von allem Emotionalen, was normalerweise mit Frauen identifiziert wird. Also konzentriere ich mich lieber auf meine Arbeit. Ich sag mir dann, ich kann unmöglich in beidem gut sein, in meiner Arbeit und in irgendwelchen emotionalen Bereichen, was gesellschaftlich Gott sei Dank akzeptiert ist, jedenfalls bei Männern. Du bist in deinem hochtechnologisierten Bereich abgespalten von den Bereichen des Emotionalen, aber da bist du dann weg von den Gefühlen. Hochtechnologiejobs. Ja gut. Du arbeitest in Hochtechnologiejobs in diesem Gentechnik-Hotel und du hast in den letzten 40 Jahren keinen Schlaf mehr gehabt. Das sind so viele Räume und in jedem fühlst du was anderes. Da sind so viele Räume und nicht in jedem kannst du was fühlen. Zum Beispiel in der Sphäre der Sinnlichkeit in deinem Büro-Suite-Hotel. Da kannst du nichts fühlen. Wo verdammt dann? Warum ist es so schwer, in dieser Welt was zu fühlen? Gleichzeitig was zu fühlen und einer verdammten hochqualifizierten Arbeit nachzugehen. Warum ist das so schwer? Ich weiß nicht, vielleicht solltest du aufhören, einer hochqualifizierten Arbeit nachzugehen. Vielleicht ist es dann nicht mehr schwer! Alle wollen immer nur nach oben. Will hier nicht mal jemand nach unten? Ganz runter. Alle wollen immer nur ganz oben Karriere machen. Will hier nicht mal jemand nach unten Karriere machen? Das müssen Sie nur durch die Ruck sprechen, dass es da unten auch eine Karriere gibt. Das bräuchte nur irgendwie in der Öffentlichkeit, dass es da unten auch eine Karriere gibt. Nicht nur in der Hochtechnologie, auch in der Tieftechnologie. Da gibt es eine Karriere für uns alle in der Tieftechnologie. Wir sind alle Tieftechnologen, aber wollen wir dann genau Karriere machen? Das sollten wir aber besser wollen, denn wir alle landen irgendwann mal in der Tieftechnologie. Da landen wir alle in der Tieftechnologie. Hoch lebe die Tieftechnologie. Wir müssen sie nur aufwerten. Das hier ist eine Messe für Tieftechnologie. Lass uns durch dieses Kaufhaus fahren. Du kannst nirgendwo so einsam einkaufen. Kaufe einsam und dann mach was. Ich kaufe Platten ein. Das ist, was ich hören will. Was ist das hier? Amazon Bookshop. Dieses Kaufhaus ist Webadresse. Dieser Kaufrausch braucht Webadresse. Da war dieses Kaufhaus und es wurde abgeschossen. Mit einer digitalen Stalin-Orgel. Schieß dieses Kaufhaus ab! Und dann ist es online krepiert. Geld wurde nicht verletzt, aber Festplatten. Hacker hatten es abgeschossen. Mit 6 Milliarden sinnlosen Anfragen. Und dieser Kaufrausch verwandelte sich in Raketengeschosse. Kaufrausch braucht engagierte Hacker-Generation. Tätowiere diese Ad-Generation als engagierte. Ich würde gerne in diesem virtuellen Warenhaus sitzen und dann würden Hackerorgeln es bombardieren. Und ich würde zusammen mit Plastikgeld in Cash aufgehen. Geh in Cash auf, Heidi Ho. Heidi Ho geht in Bares auf. Heidi Cash Bares. Ich löse mich in Bares auf. Und was dann? Die Fuji Bank wollte per E-Mail ihre Fusion mit 2 anderen japanischen Banken bekannt geben. Aber ein Virus, der an die E-Mail gekoppelt war, beschimpfte ihre Kunden als blöde Riesentrottel. Blöde Riesentrottel, Dings da. Es leben nur noch Viren in den Banken, die sich gegenseitig E-Mails schicken. Sie schicken E-Mails und es leben nur noch Viren in den Banken. Und die Banken, wo sind die denn? Irgendwo anders. Diese Bank ist Webadresse. Sie rasen virtuell um die Welt zusammen mit E-Mails und Viren. Und die Viren landen irgendwie in Webadressen und da sind sie dann. Ich habe mich oft gefragt, bevor ich lodernd in Bargeld aufging, was das denn ist mit diesem Gefühl in diesem Körper, der dauernd nach Luft ringt. Und wenn man es herauslässt, es auch nur erstickt wird. Du Miststück. Du sitzt in diesem Kaufhaus und dann wirst du von einer Stalin-Orgel bestellt. Und das Kaufhaus und das Pentagon, alles fliegt durcheinander. Und das Chaos zeigt dir, wo in diesem Leben dein Platz ist oder in diesem Kaufhaus. Wo in diesem Kaufhaus dein Leben ist. Ja, mach mal. Zeig mir, wo in diesem Kaufhaus mein Leben ist. Zeig mir eine Internetversteigerung, die in die Luft fliegt. eBay. Warum habe ich nur immer den Eindruck, dass die Deutsche Bank mich ficken will? Warum werde ich den verdammten Eindruck einfach nicht los? Weil sie dich ficken will und sie beim Ficken ums Geld kreist. Eine Bank, die beim Ficken ums Geld kreist. Kreise beim Ficken ums Geld. Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten! Ich wünschte, ich wäre eine Stoffbürge mit kurzen Knopfaugen und einem aufgenähten Lächeln. Ich würde in einem Regal in einem Kaufhaus sitzen, mit keinen Träumen zu träumen und mit nichts, was mir leid täte. Ich wünschte, ich hätte ein hölzernes Herz und eine Schnur auf dem Rücken, an der man zieht. Und dann sage ich, hey, was für ein wunderschöner neuer Tag. Aber so ist es nun mal nicht. Ich bin keine Puppe. Ich habe tote Knopfaugen und mein Lächeln ist auch nicht mehr echt. Aber ich bin keine Puppe. Ich habe keine Träume mehr zu träumen. Aber ich bin keine Puppe. Ich sage, hey, was für ein schöner Tag. Aber ich bin keine Puppe. Ich sehe ziemlich tot aus, aber ich bin keine Puppe. Sie ist keine Puppe. Ich habe keine Träume mehr und ich schlafe auch keinen Schlaf mehr. Aber ich bin keine Puppe. Ich habe tote Augen, aber ich bin keine Puppe. Tote Augen. Ich fühle alle diese Gefühle, aber ich bin keine Puppe. Sie quält sich, aber sie ist keine Puppe. Nein, das bin ich nicht. Ich fühle alle diese Gefühle, aber ich bin keine Puppe. Ich sitze in keinem Kaufhausregal und sehe nur hübsch aus, sondern ich fühle alle diese Qualen und Dingsdas und ich wünschte, ich wäre eine Puppe. Aber sie ist keine Puppe. Ich wünschte, ich wäre eine Puppe und ich könnte auch kein Mikrofon halten. Ich wünschte, ich wäre eine Puppe, dann könnte ich auch kein Mikrofon mehr halten. Sie ist nämlich kein Mikrofonständer. Nein, das ist sie nicht. Heidi Hau arbeitet hier nicht mehr. Heidi Hau arbeitet hier nicht mehr als Mikrofonständer. Alles in mir ist tot, aber ich bin keine Puppe. Vielleicht bist du eine Puppe. Nein, du hörst es, ich bin keine Puppe. Ich sehe, wie sie diesen DNS-Chip in die Kamera drehen und ich selbst kann überhaupt keine Aussage über das Leben machen. Da ist diese Hand von jemandem, der in einem der Räume ist, mit hochbewerteten technologischen Jobs. Und der ist völlig abgespalten von mir und irgendeiner emotionalen Sphäre. Und er macht Aussagen über das Leben. Ich wüsste, ich wäre eine Puppe, die den ganzen Tag DNS-Chips in die Kamera dreht. Das würde ich machen in meinem Regal, in meinem Kaufhaus. Und die Welt würde auf- und zuklappen und zerplatzen zwischen meinen Plastikliedern. Ich will eine Puppe sein, sonst halte ich das alles nicht aus. Oder gentechnisch entschlüsselt, sonst halte ich das alles nicht aus. Ja, vielleicht hilft das. Ich möchte eine gentechnisch entschlüsselte Puppe sein, sonst halte ich das alles nicht aus. Was denn noch? Ich möchte geklont werden, sonst halte ich das alles nicht mehr aus. Aushalteversprechen der Klonkonzerne. Will mich nicht endlich jemand gentechnisch entschlüsseln? Ich halte das nämlich nicht mehr aus. Diese Gefühle, da komme ich einfach nicht mehr hinterher. Da lobe ich mir das, was gemeinhin unter dem Begriff Natur fällt. Ich möchte eins von diesen verfickten Körperweltdingern sein, Körperöffnerdingern sein, sonst halte ich das Leben nämlich nicht mehr aus. Halte das Leben aus und du kriegst was Nettes. Und klont mich, verdammter Scheiße! Eine gentechnisch entschlüsselte tote Puppe. Ja, das wär's. Eine präparierte Körperwelt-Scheißpuppe mit all dem, was dazugehört. Einem Begriff von Natur und sowas. Sie wartet auf ihre Entschlüsselung. Ja, das bin ich. Du bist das Leben. Ja, das bin ich! Ich warte auf die Entschlüsselung meines verfickten Lebens. Und damit kann dir geholfen werden. Heilsversprechen. Aber wer entschlüsselt mir in meine verfickten Gefühle? Ja, Gentechnik kann mir helfen. Wo soll ich nur mit all diesen Gefühlen hin? In den Mülleimer. Trash-Dings da. Vielleicht kann Klonen helfen. Ich kann nicht mehr! Ich kann einfach nicht mehr! Ich kann diese Gefühle einfach nicht mehr tragen! Da sind nur noch Gefühle! Da ist überhaupt nichts mehr in meinem Kopf! Ich wünschte, ich wäre eine Puppe in einem Kaufhaus und da wäre irgendjemand, der mich entschlüsselt! Entschlüsseln oder einkaufen! Eine unentschlüsselte Puppe. Verdammte Scheiße! Kommt her und entschlüsselt mich, ihr Genficksäue! Was denn? Diesen Müll, sonst halte ich das alles nicht mehr aus. Ich will dieses Leben nicht mehr. Ich will dieses Leben nicht mehr führen! Welches denn? In ihr pocht was und das ist die Liebe oder Müll oder ein DNS-Chip oder die Welt auf CNN! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Und das ist verdammt laut! Trotzdem will ich lieber eine Puppe sein, die hinter ihren Plastikliedern keine Welt vermisst und nichts versäumt und auch nicht die Liebe. So etwas wie Liebe. Sowas wie Liebe möchte ich nicht hinter meinen Plastikliedern versäumen. Ich wünschte, ich wäre eine Puppe! Wie wir alle. Alle wünschen sich in das Tal der Puppen irgendwie. Das Tal der Puppen irgendwie, das könnte sein. Dass wir schon da sind und da sind wir nun. Tal der Puppen. Ja, gut. Heidi Ho will eine Puppe sein. Sie arbeitet nicht mehr zu Hause, sie lebt auch nicht mehr zu Hause, sie arbeitet irgendwo anders. Zu Hause stagniert das in der Gegenwart leben und das hält niemand aus. Also wollen alle plötzlich Schafe klonen oder irgendeine beknackte DNS entschlüsseln. Go, go, Baby, go. Schafe klonen im Tal der Puppen. Die Definition von Leben ist nicht mehr notwendigerweise mit dem Stoffwechsel verbunden. Du könntest beispielsweise als Datenträger weiterleben. Warum sollte das kein Leben sein? Ja gut, aber was für Daten? Was für Daten? Du bist ein Datenträger. Mit einer Schnur auf dem Rücken. Doppelhelix. Und wenn jemand dran zieht, sprichst du ungefähr 4 Milliarden Jahre lang denselben Scheiß. Ja und? Wie eine Platte. Wer soll sich das anhören? 4 Milliarden Jahre lang. Die A-Seite. Und nie tun sie den Scheiß umdrehen. Entschlüsseln den Scheiß, aber drehen nicht um. Sie entschlüsseln den Scheiß, aber sie drehen ihn nicht um. Das ist das erste Gebot. Nie sollt ihr die Scheiße umdrehen. Das erste Gebot von Vinylplatten, bevor sie gestorben sind, bevor Elvis gestorben ist. Da gab es dieses Gen und das wurde entschlüsselt und dann ging diese Schwulendisco bankrott. Dow-Jones-Syndrom. Down-Index, Genmarkt etc. Was interessieren mich Daten? Du sollst sie nicht lesen, du sollst sie tragen. Du bist ein Datenträger. Ich will keine Daten. Ich habe genug von Daten. Ich will keine lesen und ich will keine tragen. Ich will keinen Stoffwechsel und ich will keine Daten. Also ihr müsst schon entschuldigen. Aber ich bin ein bisschen durch den Wind in der letzten Zeit. Halt's Maul! Ich bin kein Datenträger. Ich will eine Puppe sein. Ich will dieses Leben nicht mehr führen. Ich wünschte, ich wäre eine Puppe, die einfach nichts versäumt. Die nichts versäumt in ihrem genetisch entschlüsselten Leben. Ich will einfach nichts mehr versäumen in dem Leben, das von irgendwem ist und nicht meines. Und dann will ich lieber gleich eine Puppe sein. Und ich will auch keinen Schlüssel zum Glück. Entschlüssele LSD oder Dings da, DNS. Ich will keinen genetischen Schlüssel zum Glück. Ich lebe irgendein genetisches Glück und das bin ich dann. Das halte ich nicht aus. Ich ertrage das nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Would you please hold on? A volcano explosion. spielt diese Musik im Toyota-Showroom und ich zeige auf Autos, als wäre ich auf Speed oder Dings da. Und ich weiß wirklich nicht, was ich an dieser Scheißadresse noch machen soll. Third World Me. Dein dritte Welt. Ich komme in diesem Netz vor, unter einer Scheißadresse. Heidi Ho arbeitet hier nicht mehr. Und sie zeigt dir auch nicht mehr auf Autos. Avil, Speedlinien, Toyota-Showroom. Nein, das mache ich nicht mehr. Die mache ich nicht mehr. Ich zeige nicht auf dieses Auto. Die Arbeit mache ich nicht mehr. Zeig auf Autos. Wo sind wir hier? Amazon Bookshop und Heidi Ho arbeitet hier irgendwie. Dieser Kauffrau braucht Webadresse. Leute bestellen und setzen keinen Fuß vor die Haustür und das macht dann UPS. Fucking E-Commerce. Amazon verteilt Bücher mit menschlichen Stalinorgeln. Und wir bombardieren Amazon mit digitalen Stalinorgeln. Das ist einfach so. F-Commerce. Kauffrau braucht engagierte Hackergeneration. Da war dieser Kaufrausch und der brauchte Webadresse und deshalb waren da keine Wirklichkeitsräume. Da ist nur einer, wenn du was bestellst. Bestelle Wirklichkeitsräume, Pizzahütten, Bookshops. Ja, das mache ich. Und dann klingeln sie an deiner Haustür. Da war eine Pizza, die klingelt und da ist dann ein Wirklichkeitsraum vor deiner Haustür. Niemand setzt mehr einen Fuß vor die Haustür! Setze keinen Fuß vor die Haustür. Das tun andere Jobs in schlecht bewerteten Bereichen. Heidi Ho. Da gibt es einen Kaufrausch und der braucht irgendwas. Webadresse. Und da ist er dann und kauft ein. Und Heidi Ho bringt dir die Sachen nach Hause. Ja gut, aber ich will Scheiße nicht arbeiten. Das tue ich nicht. Scheiße arbeitet gegen dich. Du arbeitest als Kundendienstlerin und jemand schickt E-Mails im Kaufrausch an Webadressen und du setzt deinen Fuß vor die Tür. Ich will nicht bei der Post arbeiten. Ich will nicht diese Amazon-Scheiße durch die Gegend fahren. Diesen Bullshit! Fahr Bullshit durch die Gegend! Dreh Runden um Mietwagen. Hier landen nur noch Nebenjobs. Und ich will keine Pizzas austragen. Worldwide Slums. Trag Pizzas durch die Gegend. Für die Worldwide Slums. Da sind nur noch Wirklichkeitsräume, wenn du Webadressen in die Luft jagst. Wirklichkeitsräume brauchen engagierte Hackergeneration. Und dann werden sie besetzt, diese Dynastien virtueller Warenhäuser. Und dann fliegen ihre teuren Adressen in die Luft! Amazon Bookshop-Verteiler. Bombardiere oder bestell die Scheiße, es ist eh das Gleiche. Und jetzt bestell bei Amazon. Bestell einen Toyota oder schieß ihn ab. Drive by Orders. Da ist dieser Bookshop und der schießt Bücher in die Wüste. Schieß Bücher in die Wüste. Da gab es diese Amazon Bookshop-Verteiler und sie wohnten alle in diesem Hotel für UPS-Leute. Gegenüber von diesem Rockgruppenhotel. Dieses Hotel wird bewohnt von Guerilleros und UPS-Leuten. Guerillakrieg-Hotel. Und sie schießen Amazon Bookshit durch die Wüste. Da ist nur eine Wüste und Bücher und Pizzas, die klingeln. Ich arbeite in diesem Bürohotel und ich bin in Verhältnisse eingestöpselt, die ich ablehne. Und im Hotel gegenüber stöpseln sich Rockgruppen in Verhältnisse ein, die einfach zu laut sind. Alle stöpseln sich ein. Rockgruppen und Internet-Bookshop-Manager und bezahlte Liebe. Und ich kann mich nicht konzentrieren. Keiner kann sich konzentrieren. Dein Job ist mit einem Mehraufwand verbunden, der sich einfach nicht mehr rechtfertigen lässt. Deshalb bin ich ja so verzweifelt. Es gibt einen Zwang, sehr viel zu arbeiten. Ja gut, und dem bin ich erlegen. Ich ertrage das nicht. Ich kann das alles nicht ertragen. Sie erträgt das Leben nicht und all seine Ungewissheiten und emotionalen Anforderungen. Warum leben wir für den Augenblick? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Okay. Warum leben wir nur für den Augenblick und nicht für gestern oder für morgen oder was weiß ich für wann? Warum denn bloß für den beschissenen Augenblick? Im Augenblick, da bewegt sich doch überhaupt gar nichts. Warum sollten wir da leben? Gegenwartsflucht. Sie schreibt Geschichte in ihrem Beat-Suite-Hotel und transzendiert ihr Begehren. Männliche Positionen. Du kannst mit Speedpillen im Augenblick überleben. Ja, aber sonst, wie überleben wir im Augenblick ohne Speed? Du sitzt in diesem Büro-Suite-Hotel und kannst den Augenblick nicht ertragen. Du sitzt in diesem Hotellabor und entschlüsselst Gensequenzen. Du bist auf der Suche nach einem Wirklichkeitsraum und der ist nicht hier. Ich bin auf der Suche nach einem Wirklichkeitsraum und der ist nicht hier. Da ist nur dieses Hotel, in dem ich arbeite und herumhänge und korrespondiere und Zimmermädchen, die mir den Bereich des Emotionalen erhalten. Aber das kommt mir alles so unwirklich vor. Auf diesem Planeten wohnten mal Leute und waren zu Hause und jetzt campen hier alle. Zu Hause und an ihrem Arbeitsplatz. Sie campen zu Hause und an ihrem Arbeitsplatz. Da ist dieser Wettbewerb im Campen und alle nehmen teil an diesem Scheißwettbewerb im Campen und alle haben Scheißadressen. Nur die verdammten Konzerne nicht! Lass uns Kaufhäuser abschießen! Ich will mein Leben abknallen! Ich würde gern Amazon Bookshit in die Luft gehen lassen, Bücher in lodernde Viren aufgehen lassen. Ich würde gern diesen Buchhandel in die Luft blasen und Flammen mit Anfragen bombardieren. Ich würde gern in die gereinigte Luft gehen, mit dir und Amazon, mein Schatz! Lass uns Bücher verbrennen gehen! Auf dieser Scheiß-Webadresse! Lass uns Amazon mit Bestellungen bombardieren! Wir verbrennen diesen Scheiß-Buchhandel mit digitalen Stalinorgeln! Oh ja! Leute hängen in Hotels oder Seattle herum und schlagen mit ihren E-Gitarren gegen Limousinen. Und das kann doch nicht so schlecht sein, der Sound. Der Sound von Gitarren gegen dicke Limousinen. Das kann doch nicht so schlecht sein. Auf dieser Seattle-Platte hörst du E-Gitarren gegen Bankerköpfe knallen. Und der Sound kann doch nicht so schlecht sein. Der Sound. Kann doch nicht so schlecht sein. Und dann kommt Dings da und... Wasserwerfer spielen E-Gitarre. In Seattle. Grunge in Bankerköpfen. Dieses Hotel schießt Amazon ab. Von diesem Guerillakrieg-Hotel aus werden Bookshops abgeschossen. E-Gitarren gegen Zimmermädchenköpfe. Diese Rockgruppe randalierte und man hörte den Sound von E-Gitarren gegen Zimmermädchenköpfe. Mädchenköpfe. Headbanging. Ja, mach das. Headbanging im Büro, Sweet Hotel. Zimmermädchen rennen in Rockgruppen rein. Headbanging. Und die Köpfe von Rockgruppen sind immer Typen. Ich halt's nicht aus. Die Denker in Rockgruppen sind immer Typen. So eine Scheiße. Rockgruppen brauchen Denker. Das verstehe ich nicht. Rockgruppen brauchen Denker. Ich halt's nicht aus. An deiner Zigarette, du hast das Rauchen wieder angefangen. Du fragst mich nach meinem Befinden, wie du siehst, es ist mir gut ergangen. Du schweigst und schlägst die Augen nieder, mit deinem neuen Freund ist es schon vorbei. Es scheint, das passiert dir immer wieder, kannst nie lange bei jemandem sein. Du bist immer noch verdammt hübsch anzuschauen. Doch ich würde nicht allzu lange darauf bauen. Denn du trägst keine Liebe in dir, nicht für mich und für irgendwen. Denn du trägst keine Liebe in dir, dir nachzutrauern macht keinen Sinn mehr, denn du trägst keine Liebe in dir. Du arbeitest in einem Büro. So, ja, und es nimmt viel meiner Zeit ein, aber ich bin ja gar nicht gerne zu Hause. Ich arbeite viel lieber in meinem Büro als zu Hause. Da sind Leute, die mich verstehen und nicht meine verfickten Kinder, die herumbrüllen. Und wer kümmert sich um die? Die kümmern sich um sich selbst. Die kümmern sich sehr gut um sich selbst! Gute Mutter. Die kümmern sich sehr gut um sich selbst. Sie brüllen und kümmern sich. Das muss ich nicht mehr machen. Brüllen und kümmern! Und was ist mit Muttergefühlen? Ja, die hat sie auch. Muttergefühle sind dabei auch im Spiel. Umwertung von Muttergefühlen. Du denkst oder du hast Angst, wegrationalisiert zu werden in deiner Firma, aber stattdessen wirst du wegrationalisiert in deinem Leben. Du wirst wegrationalisiert in dem, was du lieben könntest. Emotionales Downsizing. Jemand downsized mein Leben und alle Gefühle und alles. Du bist zu effizient. Ich arbeite in dieser Firma und bringe Arbeit mit nach Hause. So, was denn? Ich muss dauernd E-Mails an meine Kollegin schreiben. Aber ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich sitze an dieser Maschine, die mein Zuhause ist, und schreibe E-Mails an meine Kollegin. Dabei bin ich oft zu emotional, um effizient zu sein. Und auf der anderen Seite in meinem Betrieb bringe ich von da, dort, wo ich emotional sein könnte, virtuell meine Kinder ins Bett. Wie das? Durch einen Babysitter. Bring virtuell deine Kinder ins Bett, Gwen. Bring Kind Bett, Gwen. Ja gut, aber ich heiße nicht Gwen. Das ist nun mal nicht mein Name. Sei ihr Name, Gwen. Und ich bin dann immer sehr emotional, denn ich liebe meine Kollegin. Ich liebe meine Kollegin! Und dann bin ich manchmal zu emotional, um effizient zu sein. Aber zu Hause bin ich dafür sehr effizient. Ich bringe völlig emotionslos meine Kinder ins Bett und erzähle ihnen emotionslos eine gute Nachtgeschichte. Von mir aus auch eine sehr traurige. Und das ist alles sehr effizient. Und fast könnte man meinen, ich bringe sie nur virtuell ins Bett. Und dann setze ich mich emotionslos an meinen Computer und schreibe all diese emotionalen E-Mails! Ich verstehe das alles nicht mehr! Schließlich sind es meine Kinder! Und ich rede mit ihnen, als würde ich irgendwie mit dem Gedanken spielen, sie wegzurationalisieren. Rationalisiere deine Kinder weg, emotional. Bring sie zur Welt, freudig, und dann downsize! Vielleicht hast du einfach nur gelernt, dass Emotionen am Arbeitsplatz das Klima verbessern und dich effektiver machen. Ja, das habe ich, aber ich kann doch nicht mehr nur noch fühlen, um effektiver zu sein. Das geht doch nicht! Dieser Betrieb setzt auf Emotionen und das macht dich effektiver und jetzt... Halt's mal! Ich dagegen kann gegen diese ganzen Emotionen, die in mir brodeln und rumoren und stattfinden, gar nicht mehr ankommen. Ich löse mich völlig auf unter diesen ganzen Emotionen. Ich empfinde so viel Liebe für jemanden, der als Nutte arbeitet und ein Betrieb ist. Und was soll ich da machen? Ich bin zu emotional, um effektiv zu sein. Ich kann überhaupt nichts mehr machen, nicht mehr denken und nicht mehr arbeiten und keine bezahlte Arbeit mit nach Hause nehmen. Alle sind hier entweder verliebt in die gleiche Person oder in den gleichen Betrieb. Das ist irgendwie surreal. Surrealisiere deinen Betrieb. Ich surrealisiere gerade mein Leben. Reicht das nicht? Ich bin so verzweifelt. Ich bin so verzweifelt! Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich tue nicht mehr, was ich wissen sollte. Ich tue nur noch Dinge, die mein Leben surrealisieren. Wir sind alle verzweifelt. Ja, gut. Wir sind alle verzweifelt. Das ist es ja gerade und es gibt kein Erbarmen. Es gibt kein Erbarmen! Emotionen außerhalb bezahlter Arbeit sind irgendwie Müll. Wenig effektiver Emotionsmüll. Aber Emotionen können doch nicht immer nur effektiv sein. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht! Ich muss doch auch mal was völlig Beklopptes fühlen können, wie Mutterliebe. Fühle bekloppte Mutterliebe. Oder Liebe zu jemand anderem, zu jemandem, der nicht in meinem Betrieb arbeitet. Arbeite nicht in ihrem Betrieb. Fühle nicht betriebliche Mutterliebe. Ja, das will ich. Nicht betriebliche Familiengefühle fühlen und darin völlig aufgehen. Mich gehen lassen. Mich ganz hingeben. Ja, tu das. Aber was bin ich dann? Eine bekloppte, fühlende Hausfrau. Ja, tu das. Ich will mich ganz hingeben und unaffektierte Liebe fühlen. Unaffective Love, unaffektierte Liebe und das war's dann. Affektierter Emotionsmüll. Ich muss noch ein bisschen rumfahren und Geld verdienen. Ja, fahr ein bisschen rum. Ich auch, ich muss auch noch ein bisschen rumfahren. Du bist keine Mietwagen-Hostess, du hast keine Rollschuhe an. Na und, aber das hier sind Mietwagen, dann fahre ich eben in einem Mietwagen ein bisschen rum. Ja, fahr in einem Mietwagen rum, auf einem Mietwagenparkplatz. Von mir aus. Von mir aus! Wohin soll ich denn sonst fahren? Da gibt es keinen Ort mehr, an den ich fahren kann. Also fahre ich eben auf einem Mietwagenparkplatz ein bisschen rum. Ich bin so verzweifelt. Erlebniswelten. Ich muss so viel rumfahren auf Mietwagenparkplätzen, da leihe ich mir eben ein Auto. Ich hab ja keins. Leute fahren auf Mietwagenparkplätzen rum oder in Autosalons oder Kinos und sehen sich Filme an. Das ist statisches in der Gegenwart leben. Fühle affektiertes Mutterglück. Ich empfinde jetzt affektiertes Mutterglück, aber es ist wenigstens nicht mehr virtuell an meinem Arbeitsplatz zu Hause, sondern wirklich. Effektive betriebliche Liebe. Ich krieg mich schon wieder in den Griff, ihr werdet schon sehen. Ja, gut. Mach schon. Ich sitze an meinem Schreibtisch in dieser Firma und bringe virtuell mein Baby ins Bett. Mit Hilfe eines Babysitters, weil ich irgendwie genug Geld habe. Man braucht irgendwie Geld. Ich sitze am Strand im Urlaub und schreibe E-Mails an meine Kolleginnen, aber die E-Mails haben nichts mit dem Betrieb zu tun. Ich schreibe ihnen nur, dass ich an sie denke. Und zwar die ganze Zeit. Ja gut, ich bin irgendwie freundlich, aber ich hatte das Gefühl, irgendwas an der Situation musste sich ändern. Ändere dich, Situation. Erst liebst du und dann versuchst du, die Liebe zu organisieren, wie du dein Leben organisieren willst. Und dann stellst du fest, die Liebe hat überhaupt nichts mit dem Leben zu tun. Und das geht gar nicht. Das kann man irgendwie nicht organisieren. Bürgerliche Formate. Ja gut, aber sonst nicht. Und all die Räume, in denen dein Leben organisiert ist und von mir aus auch nicht mehr klar zu unterscheiden ist, wo die Räume anfangen und wo sie aufhören. Und abgesehen davon, dass die Liebe als heterosexuelles Zwangsregime in bürgerlichen Formaten organisiert ist. Du kannst in all diesen Räumen absolut nichts mehr mit der Liebe anfangen. Aber da muss es doch etwas geben, wo man es sich schön machen kann. Du kannst es dir hier nirgendwo schön machen. Das geht überhaupt nicht. Da, wo es nicht schön ist, da kannst du es dir auch nicht schön machen. Das geht einfach nicht. Schon gar nicht zu Hause. Aber in meinem Herzen, da ist es schön. Und da kann ich es mir doch wohl noch schön machen. In deinem Herzen überlebten nur bürgerliche Lebensstile. Da kannst du es dir vielleicht schön machen. Du Ficksau! Du bist zwanghaft heterosexuell in deinem Herzen. Und da kannst du es dir schon überhaupt nicht schön machen. Du Ficksau! Vielleicht richtet die Liebe irgendein heterosexuelles Zwangsregime ein in deinem Herzen. Und das lebst du dann. Ich lebe Zwangsregime, bürgerliche Lebensstile. All diese Räume haben nichts, womit du die Liebe organisieren könntest. Ich wünschte, ich wäre eine Puppe und diese beschissene Welt würde zwischen meinen Plastikgliedern zerplatzen, wenn mich irgendjemand in meine beknackte Verpackung legt oder in einen Schuhkarton und auf den Müll wirft. Ja, das wissen ja jetzt alle, was du sein willst. Das wissen ja jetzt alle. Dann mach auch was draus. Das wissen ja jetzt alle! Und ich? Was soll ich machen? Ich bin so verzweifelt. Ich fühle nur Verzweiflung. Ich kann machen, was ich will. Ich betrete irgendeinen Raum und da ist immer schon Verzweiflung. Und diese Räume der Verzweiflung, die kann ich einfach nicht organisieren. Was denn? Organisiere Räume der Verzweiflung. Das Leben, die Liebe, meine Arbeit, das ist alles mit zu viel Aufwand verbunden. Du kannst deine Lebensentwürfe nicht nach der Liebe richten. Warum nicht? Ich will meine Lebensentwürfe nach der Liebe richten, sonst weiß ich einfach nicht nach was sonst. Du kannst dein Leben nicht nach der Liebe richten, das ist einfach zu irrational. Arbeit ist irrational. Die Arbeitswelt ist irrational. Ich will mein Leben nach der Liebe richten, ich weiß sonst einfach nicht nach was. Du kannst dein Leben nicht nach deiner Arbeit richten. Das ist einfach zu irrational. Global Working Beauty. Bezahlte Liebe ohne Standort. Sex ist Scheißarbeit. Und wird in Nachtclubs von Migranten erledigt. Diese Leute erledigen all diese Speedjobs und machen Motels aus ihren Gesichtern. Plastic Surgery. Dein Gesicht ist ein Hotelliebling. Schatzi Cyborgs. Leute nehmen Speed in ihrer Freizeit oder an ihrem Arbeitsplatz. Und ich kann gar nicht mehr unterscheiden, was ist Freizeit und was ist Arbeit. Und auch meine Kunden nicht. Ich nehme einfach immer Speed. Gib immer Speed. Geil, Dualismus aufgehoben. Dein Leben ist nicht mehr in Arbeit und Freizeit organisiert. Und du nimmst Speed durchgehend. Deine Kunden bieten dir Speed an. Und Speedjobs. Kämpfe gegen prekäre Partisanenverhältnisse. Für einen sonnigen Lebensstil. Du stehst auf diesem Avis-Parkplatz mit deinem Körpercomputer. Und du stöpselst dich ein. Und du willst irgendwo im Netz sein. Ja gut, aber ab jetzt gibt es nur noch Scheißadressen. Ich will keine Scheißadresse. Ich will keine Scheißadresse im World Wide Web. Ich hab hier eine Scheißadresse. Ich will nicht auch noch eine im Netz. Deine Verzweiflung hat eine Scheißadresse. Aber die will ich nicht. Aber ab jetzt gibt es nur noch Scheißadressen. Daimler Chrysler hat eine Scheißadresse. Daimler Chrysler. Die haben sie nicht. Daimler Chrysler hat keine Scheißadresse. Webadressenimmobilie. Ja gut, aber ich bin darauf angewiesen, dass die freier Internetzugang haben, sonst kann ich die ganze Scheiße nämlich nicht organisieren. Ich bin nämlich nur noch unterwegs. Ich liege dauernd in irgendwelchen Betten oder fahre Hochhäuser rauf und runter und da bin ich unterwegs. Unterwegs in Betten. Alle hängen rum, aber keiner schläft mehr ein in seinem Bett. Betten sind Orte erhöhter Wachsamkeit. Ich habe einen scheiß Job. Ich brauche nicht auch noch eine Scheißadresse. Leute gingen in eine Bank mit Knarren und da waren sie dann und wollten Geld erschießen. Aber es wurden nur Gefühle verletzt und Festplatten. Da war überhaupt kein Wirklichkeitsraum mehr, eine Bank zum Beispiel. Da war nur noch Webadresse. Kein Geld. Geld wurde nicht verletzt, nur Gefühle und Festplatten. Ja gut, aber Global Exchange heißt eine Menschenrechtsorganisation. Und das bedeutet nicht, dass Pizzaleute oder Leute von der Post, die der Amazon Bookshit bringen, ihre Identitäten tauschen. Sondern dass ganze Staaten ihre Identitäten tauschen. Wenn Afrika seine Identität tauscht im Netz mit den Vereinigten Staaten, das wäre doch irgendwie was. USA ist Afrika im Netz. Wir machen USA zu Afrika im Netz mit digitalen Stalin-Orgeln. Mach USA zu Afrika. Diese Hure hat eine scheiß Webadresse. Ich hab irgendwas geschluckt. Prekärtechnologie in Tablettenform. Und ich weiß nicht was und ich wünschte, jemand könnte jetzt die LSD-Sequenzen in meinem Kopf entschlüsseln. Entschlüssel die LSD-Sequenzen in ihrem Kopf? Nein, das mache ich nicht! Entschlüssel ihn dir selber, deinen Schlüssel zum Glück. In Speedjobs. Dein Hirn ist dein Datenträger. DNS-Sequenzen, Webadressen. Und jemand hat sie entschlüsselt und jetzt gehören sie dem. Da ist nichts mehr auf deiner Festplatte, das dir gehört. Aber die Sequenzen in meinem Kopf müssen doch irgendwie mir gehören. Dir gehören vielleicht die Frequenzen in deinem Kopf, die es nicht auf Platte gibt. Aber dir gehören ganz bestimmt nicht die Sequenzen in deinem Kopf. Da ist nichts mehr auf meiner Festplatte, das mir gehört. Und sie spielen immer nur die A-Seite und nie tun sie den Scheiß umdrehen. Sie bewegt sich auf einen Schreiwettbewerb zu, während Beruhigungsmittel weiterhin gegen sie arbeiten. Ja, das tue ich. Beweg dich auf einen Schreiwettbewerb zu. Ja, das tue ich. Ich bewege mich auf einen Schreiwettbewerb zu, während Beruhigungsmittel weiter gegen mich arbeiten. Aber das muss doch alles endlich mal raus. Diese unerträglichen Gefühle. Sie ist ein Emotionslink. Ist Scheißarbeit. Und wird in Nachtclubs von Migranten erledigt. Und mit Drogen überlebt. Speedjobs, aber das kann es doch nicht sein. Du darfst mich nicht verlassen. Bitte! Halt's Maul! Ich weiß nicht, was ich ohne dich machen soll. Nimm Drogen. Speedjob. Wir sind alle so verzweifelt und ich weiß nicht, wo das alles hinführen soll. Wir sind alle so verzweifelt. Irgendein Aktionsraum muss Verzweiflung doch haben. Dieses Zeug kann doch nicht für nichts gut sein. Sei für nichts gut, Verzweiflung. Irgendwas muss doch an Verzweiflung dran sein. Es gibt so verdammt viel davon. Verzweiflung sieht nur live richtig gut aus. Ja, ich weiß. Verzweiflung sieht nur live wirklich gut aus. Dings, das sieht nur live wirklich gut aus. Ja, ich weiß. Dings, das sieht nur live richtig gut aus. Aktionsräume sehen nur live wirklich gut aus. Auktionshäuser hören sich irgendwie nur laut gut an. Ich will wieder zu Hause sein. Ich will nicht von dir besessen sein. Ich will die Leute lieben, die ich vorher geliebt habe. Meine Familie, meine Kollegen. Ich will nur noch meine Kollegen lieben. Ich will nicht irgendwas lieben, das ich vorher nicht gekannt habe. Ich will nichts lieben, was einfach so daherkommt, mein Leben auf den Kopf stellt. Ich kann das das nicht! Ich kann das nicht! Halt's Maul! Ich werde dir hinterherreisen und dich lieben, bis du alt geworden bist. Und dann werde ich mich umbringen! Das werde ich machen! Ich bring mich um! Jetzt mach aber mal halblang! Ich habe dein Passwort geknackt und erfahre jetzt, dass für dich widerliche Dinge kein Problem sind! Und das alles nur wegen Geld! Ja gut, aber wer sagt, dass das mit dir nicht auch widerlich ist? Das ist so widerlich. Du bist so alt und so hässlich und so geizig. Das ist so widerlich! Abwertung von Sexarbeit. Weil ich dich für das hier bezahle, führt jeder Gedanke in die Irre, du könntest irgendwas für mich empfinden! Aber ich liebe dich. Jeder Gedanke führt in die Irre und da denkt er dann, jeder Gedanke ist immer nur um dich! Ja gut, ich weiß das. Was soll ich jetzt machen? Tot umfallen, du Ficksau! Man bezahlt für so viele Dinge, die einen auch nicht zurücklieben. Man bezahlt für so viele Dinge, die einen auch nicht zurücklieben! Weißt du, da gibt es einfach ein paar Freier, die machen mir Angst! Da weiß man einfach nicht, wie man es ihnen recht machen soll. Ist es jetzt gut abzuwarten, ob die anrufen oder ruf ich an? Das macht mir Angst! Ich habe einfach solche Angst vor dir, weil ich nicht weiß, wie ich es dir recht machen soll! Ich habe solche Angst! Ruf ich jetzt an oder die? Ja gut, aber Angst, da habe ich ganz andere Vorstellungen davon. Angst machen mir ganz andere Dinge. Schließlich geht es hier nur ums Ficken! Was soll ich denn noch sagen? Dass du aufhören sollst mit der Scheiße? Aber das will ich ja gar nicht. Sonst kann ich dich nicht mehr kaufen! Aber das muss ich. Das ist so toll, dass man dich kaufen kann. Ja gut, du bist hierher gekommen, um zu surfen und finanzierst dir deinen sonnigen Lebensstil damit, einen Computer durch die Gegend zu tragen. Aber was für einen sonnigen Lebensstil! Du hast überhaupt kein Leben! Und du! Ich kann nichts dafür, wenn du mit deinem sexy Körper hier durch die Gegend fährst. Dann kenne ich mich einfach nicht mehr aus! Was soll ich denn machen? Da bin ich nur mal angeschlossen! Ich find's so toll, dass du auf den Strich gehst! Und immer, wenn ich dich bezahle, denke ich, ich arbeite gleichzeitig daran, dass wir uns nie mehr wiedersehen. Das halte ich nicht aus! Dass ich an meinem eigenen Untergang arbeite! Sieh uns doch an, wir sind so alt und so hässlich. Ich stehe an der Spitze eines Hightech-Konzerns. Und wir sind so dick! Ich bin viel zu dick! Ja, das weiß ich, aber ich habe einfach noch nichts gefunden, wie man abnehmen kann. Da gibt es all das gute Essen und das macht mich so scharf. Und ich liebe es, von dir gefüttert zu werden. Halt's Maul! Füttere mich! Du hast gesagt, du liebst mich. War das jetzt reine Kundenfreundlichkeit? War das nur freundlich? Du bist so verdammt freundlich! Und so wenig verliebt! Ja, das weiß ich ja, aber bis jetzt hast du mich immer in dem Glauben gelassen, dass du mich liebst. Und plötzlich lässt du mich immer in dem Glauben, dass du mich nicht liebst. Scheiß Marketing! Wofür bezahle ich dich überhaupt? Ich kann von gar keiner Richtung her denken, was das überhaupt ist, unsere Liebe. Ich meine, ich bin so total verliebt in dich. Und dann, wenn wir uns sehen, drücke ich dir Geld in die Hand. Das ist surreal. Geld ist so surreal. Geld ist so verdammt real, du Ficksau! Bei dir dreht sich doch alles um Geld. Ich frage mich, warum du bei der Liebe plötzlich so ein Problem damit hast. Ich weiß nicht mehr, was da alles los ist in mir und alles. Ich krepiere fast und ich drücke dir Geld in die Hand. Dann hör auf zu krepieren! Ich weiß nicht, du mit deinem Scheiß-Krugstopp! Natürlich beruht das alles auf Ausbeutung, aber die musst du doch nicht dauernd markieren und deine schlechte Laune an mir auslassen! Ich kann ohne dich nicht leben! Die blöde Liebe! Alles ist Geld! Jede Umarmung! Geld ist ein wunderbares Medium für die Liebe, ich weiß. Und damit ist Ausbeutung ganz klar markiert, wo es das nicht gibt, das man bezahlt. Aber schließlich beutest du auch mich aus! Aber du hast Geld! Ja gut, aber ich habe mehr Liebe als Geld. Das glaube ich nicht! Warum können wir nicht so über die Liebe reden wie über Geld? Aber das können wir ganz gut. Aber das will ich nicht! Ich sehe all diese Dinge jetzt mit anderen Augen und Profit scheint ja irgendwie nicht sinnlos zu sein. Und wenn du Profit machst mit meiner Liebe, dann ist die vielleicht auch nicht sinnlos. Ich hänge hier rum und liebe und wenigstens profitiert irgendjemand davon! Das muss vielleicht gar nicht ich sein! Ja, das bist nicht du! Warum kann ich das nur so haben? Was bezahlen denn die anderen für die Liebe? Ich bezahle und will gleichzeitig tot sein. Da ist doch irgendwas nicht richtig! Bezahlen und sterben wollen, das Kaufhaus des Todes! Es bewegt sich so viel, seit es da dich gibt. Ich bin schon auch ein bisschen schlanker geworden, guck mal. Das interessiert mich ein Scheiß! Ich habe Geld in der Hand und strecke meine Arme nach dir aus und will gleichzeitig tot sein. Da ist doch irgendwas nicht richtig! Ich bin im Moment so unkonzentriert. Alle schreien rum und ich kann mich nicht richtig konzentrieren. Und dann merke ich, dass ich das bin, was da schreit. Und ich kann mich nicht konzentrieren! Das kann doch kein Dauerzustand sein! Ich dachte, dass du mich in deiner Freizeit triffst. Ja gut, ich gebe dir Geld. Trotzdem dachte ich, dass du mich in deiner Freizeit triffst! Weißt du, in meiner Freizeit, da kann ich mir ganz andere Dinge vorstellen, als mit dir herumzuhängen. Da gibt es so viel Schönes auf der Welt. Ja gut, aber ich dachte, ich wäre was Schönes! Schreibwettbewerb der Liebe! Irgendwas sieht nur live richtig gut aus. Ich weiß nicht. Nein, warte, doch. Das Leben. Deins vielleicht, aber nicht meins! Singstar sieht nur live nach was aus. Das Leben. Meins nicht! Ich halte es nicht aus! Ich halte es nicht aus! Was denn? Das da. Was hältst du nicht aus? Dieses scheiß Liebesleben. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Dann hab keins. Sie hat ein Liebesleben. Und das ist schwer zu organisieren. Und mit ziemlich viel Aufwand verbunden. Scheißleben sind mit Aufwand verbunden. Emotionen sind so wichtig. Verdammt wichtig. Mit Emotionen können wir aushalten. Wir können sie ausgeben. Sie sind ein ziemlich gutes Tauschgeschäft. Wir können sie vermieten und verkaufen. Wir können einfach alles damit machen. Emotionen sind sowas wie Gold. Gold! Ja, Gold! Emotionen sind Business. Und einfach nur emotional zu sein, ist irgendwie ganz toll. Wirklich. Ihr müsst es einfach nur probieren. Es bringt so viel Geld ein. Oder wir können mit Emotionen einfach nur ein guter Müllwagenfahrer sein. Heidi Ho wollte immer ein guter Müllwagenfahrer sein. Ja, das will ich. Ich will ein guter Müllwagenfahrer sein. Und ich will in keinem verrückten Friseursalon oder als Mietwagenhostess arbeiten. Ich will einfach nur einen Müllwagen fahren. Sowas wie das hier. Diesen Mietmüllwagen. Ich will diesen Mietmüllwagen fahren. Ja, fahr einen Mietmüllwagen, du Stück Scheiße. Fahr damit mal Arbeits rum. Wir sind alle obdachlos. Wir wollen auch kein Zuhause. Wir stöpseln uns mit unseren Notebooks irgendwo ein und da arbeiten wir dann. Obdachlose Telearbeiter. Telearbeit-Guerilleros. Da sind Häuser und irgendwo da draußen ihre Bewohner. Ja gut, aber ich will nicht zu Hause sein. Da ist ein Haus, das denken kann und das reduziert dich auf deine Natur. Smart House. Frauen in prekären Arbeitsverhältnissen. Ich will nicht auf meinen Naturalismus reduziert werden. Niemand sollte auf seinen Naturalismus reduziert werden. Ich will nicht zu Hause sein und von einem computergesteuerten Schaubühnen-Smart House auf meinen Naturalismus reduziert werden. Dieser Nacht- oder Fick-Club hier ist dein Zuhause. Das kann nicht das Schlechteste sein. Sei nicht das Schlechteste. Ich will, dass das Leben nicht das Schlechteste ist. Sei nicht das Schlechteste Leben. Tätowiere diese Ad-Generation als Engagierte. Ich wollte einfach nur surfen in L.A. und jetzt lande ich in meinem Nebenjob in diesem Stripclub. Hier landen lauter Nebenjobs. Ich bestelle jetzt 6 Milliarden Bücher. Ist das etwa zu viel verlangt? Wenn das alles ist, was du vom Leben willst, bestelle 6 Milliarden Bücher. Ja, das ist es. Bestelle 6 Milliarden Bücher und sieh zu, wie online Häuser krepieren. AOL Time Warner Mega Deal Dissidenten. Dieses Haus ist online und ich will zusehen, wie es krepiert. Ja, gut, mach das. Heule unter deinem Körpercomputer. Diese Fickgesellschaft lebt Dogma und sie macht das und das will ich nicht leben. Dann lebe Anti-Dogma, dann mach das. Diese Fickgesellschaft lebt eine Messe, die widerliche Dinge hypt. Bürgerliche Lebensstile, aber die will ich nicht leben. Widerliche Dinge, die will ich nicht leben. Und immer wenn ich Leute in Scheißjobs sehe, denke ich, dass ich es eigentlich ganz gut getroffen habe. Ja, gut, Hals, Maul! Ja, du hast es wirklich sehr gut getroffen mit deinem Scheißjob und jetzt mach ihn. Dreh rund nur Mietwagen. Hals, Maul! Hals, Maul, Hals, Maul! Haltet endlich euer Maul! Ja, haltet euer Maul! Haltet alle endlich euer Maul! Halt's Maul! Ich kann's nicht mehr hören! Halt dein verdammtes Maul! Halt dein Maul! Halt dein Maul, du Fixau! Schreioper. Schreioper Buh-Konzert. Wir sind so verzweifelt! Und zwar alle zur gleichen Zeit! Man sieht normalerweise nie verzweifelte Leute auf der Straße. Aber jetzt plötzlich! Total viele Menschen sind verzweifelt! Oh, dieser Anblick verzweifelter Menschen! Und es gibt so viele von ihnen! Halt's Maul! Halt's Maul! Toyota! Halt's Maul! Avis! Parkplatz! Fixau! BeatSuite! Daimler! Chrysler! Toyota! Halt's Maul! Keiner kann aufhören! Hör auf, Fixau! Hört auf mir und sorgen! Ja gut, ich kann's ja verstehen, ich bin eben was, auf dem man gut rumhacken kann, aber You can be my dream tank, my love bank, stay with me, conquer me, cure me, and ask me to be your fiancé. Thirsty as 30 million beauty queens you adore. Kiss me and miss me and I will make you roar. I don't know. Touch me with your soft hand and never end. Thirsty as 30 million women and men, be sure. Love me and pay me and I will make you roar. I don't know why I'm struggling to live my own life in a widescreen movie. Copy kill. I don't know. Das war unser Hörspiel.